Erster ein Mann in Caesarea hieß Cornelius. Er war ein Hauptmann der italischen Kohorte. Zweiter Cornelius war fromm und glaubte an Gott. Seine ganze Familie glaubte auch. Er gab oft Almosen und betete immer zu Gott. Dritter um 3 Uhr nachmittags sah Cornelius einen Engel Gottes. Der Engel kam herein und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und fragte erschrocken, was ist, Herr? Vierter der Engel sagte zu ihm, Gott hat deine Gebete gehört und deine Almosen nicht vergessen. Fünfter schicke jetzt Männer nach Joppe. Sie sollen Simon holen, der auch Petrus heißt. Sechster Petrus wohnt bei einem Gerber namens Simon. Dieser Simon hat ein Haus am Meer. Siebter der Engel ging weg. Cornelius rief 2 seiner Diener und einen frommen Soldaten. Achter er erzählte ihnen alles und schickte sie dann nach Joppe. Neunter am nächsten Tag gingen die Männer nach Joppe und näherten sich der Stadt. Petrus ging um 12 Uhr mittags auf das Dach, um zu beten. Zehnter Petrus wurde hungrig und wollte essen. Als man das Essen zubereitete, sah er eine Vision. Elfter er sah den Himmel offen. Ein großes Tuch kam herunter. Es war an 4 Ecken zur Erde herabgelassen. Zwölfter in dem Tuch waren alle Tiere der Erde, vierfüßige, kriechende Tiere und Vögel. 13. Eine Stimme sagte zu ihm, steh auf, Petrus. Schlachte die Tiere und iss sie. 14. Petrus sagte, nein, Herr. Ich habe niemals unreine Tiere gegessen. 15. Die Stimme sagte noch einmal zu ihm, nenne nicht unrein, was Gott rein gemacht hat. 16. Das geschah 3-mal. Danach wurde das Tuch sofort wieder in den Himmel gehoben. 17. Petrus verstand die Vision nicht. Da fragten die Männer von Cornelius nach Simons Haus. Sie standen am Tor. 18. Sie riefen und fragten, wohnt hier Simon, der auch Petrus heißt? 19. Petrus dachte über die Vision nach. Da sagte der Geist zu ihm, Männer suchen dich. 20. Steh auf und geh hinunter. Geh mit ihnen ohne Bedenken, denn ich habe sie gesandt. 21. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, ich bin der, den ihr sucht. Warum seid ihr hier? 22. Sie sagten, Hauptmann Cornelius ist ein frommer Mann. Ein Engel sagte ihm, er soll dich holen. Er will deine Worte in seinem Haus hören. 23. Petrus rief sie herein und gab ihnen zu essen. Am nächsten Tag reiste er mit ihnen ab. Einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. 24. Am nächsten Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius wartete auf sie. Er hatte seine Familie und Freunde eingeladen. 25. Als Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen. Er fiel vor Petrus nieder und betete ihn an. 26. Petrus half ihm auf und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. 27. Petrus sprach mit Cornelius und ging hinein. Dort traf er viele Menschen. 28. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst, ein Jude darf nicht zu Menschen anderer Völker gehen oder sie besuchen. 29. Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen unrein nennen soll. Darum bin ich ohne Widerrede gekommen. Jetzt frage ich, warum habt ihr mich geholt? 30. Cornelius sagte, vor 4 Tagen, um 3 Uhr nachmittags, betete ich zu Hause. Da stand ein Mann in strahlenden Kleidern vor mir. 31. Der Mann sagte, Cornelius, Gott hat dein Gebet gehört und an deine Almosen gedacht. 32. Schicke jetzt nach Joppe und hole Simon, der Petrus heißt. Er wohnt im Haus eines Gerbers Simon am Meer. 33. Ich schickte sofort Männer zu dir. Es war gut, dass du gekommen bist. Wir sind bereit, alles zu hören, was der Herr dir befohlen hat. 34. Petrus begann zu sprechen und sagte, ich verstehe jetzt, dass Gott alle Menschen gleich behandelt. 35. Wer Gott fürchtet und Gutes tut, egal aus welchem Volk, der gefällt Gott. 36. Gott sandte sein Wort an die Israeliten. Es war die gute Nachricht von Frieden durch Jesus Christus. Jesus ist der Herr über alle Menschen. 37. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschah. Es begann in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes predigte. 38. Jesus von Nazareth bekam den Heiligen Geist und Kraft von Gott. Er ging umher und tat Gutes. Er heilte alle, die der Teufel quälte, denn Gott war mit ihm. 39. Wir sind Zeugen von allem, was Jesus im Land der Juden und in Jerusalem tat. Sie hängten ihn an ein Holz und töteten ihn. 40. Gott weckte Jesus am dritten Tag wieder auf. Gott ließ ihn erscheinen. 41. Er erschien nicht allen Menschen, sondern Zeugen, die Gott ausgewählt hatte. Wir aßen und tranken mit ihm, nachdem er auferstanden war. 42. Jesus befahl uns, dem Volk zu sagen, er ist der Richter, den Gott für Lebende und Tote bestimmt hat. 43. Alle Propheten sagen über Jesus, wer an ihn glaubt, dessen Sünden werden vergeben. 44. Als Petrus noch sprach, kam der Heilige Geist auf alle, die seine Worte hörten. 45. Die gläubigen Juden, die mit Petrus kamen, waren erstaunt. Der Heilige Geist kam auch auf die Nichtjuden. 46. Sie hörten, wie die Menschen in anderen Sprachen redeten und Gott lobten. Dann sagte Petrus, 47. Kann jemand diesen Menschen die Taufe verweigern? Sie haben den Heiligen Geist bekommen, genau wie wir. 48. Petrus befahl ihnen, sich im Namen Jesu Christi taufen zu lassen. Danach baten sie ihn, einige Tage bei ihnen zu bleiben.